große Schimpflitanei, zusammengestellt aus den zahlreichen Schreiben an den Dichter und Sänger. Erster Gesang. Lieber Dr. Degenhardt, Drecksau mit dem Ulbrichtbart, Zonenknecht, so werd Spion, warte nur, dich kriegen wir schon. Rote Wanze, Schweinehund, Jauche spritzt dir aus dem Mund, Abschaum von der schlimmsten Art, Gaskammer für Degenhardt. Stalin, Bolsche, Kommunist, dass du bald verrecket bist, dass du bald verrecket bist. Zweiter Gesang. Sprüche, Klopfer und Ästhet, ohne Progressivität. Kleiner Hofnarr, Bürgersohn, hast nur Alibi-Funktion. Konterrevolutionär, Feichling, Spießer, Kleinbürger, auf dem Einzelgänger-Trip mit der Klampfenpolitik. Mieser Traditionalist, dass du bald verrecket bist, dass du bald verrecket bist. Dritter Gesang. Sehr geehrter Linksanwalt, gehörst ganz einfach abgeknallt. Superkrimineller Staat, Gangster im Gerichtstalat, Sprengstoffdealer, Bombenfranz, Meinhof-Bumser, ab den Schwanz. Rote Advokatensau, hau ich dir die Fresse blau. Anarchist und Linksfaschist, wirst du bald verrecket bist, dass du bald verrecket bist. Vierter Gesang. Etablierter Millionär, wo sind deine Kohlen her? Hast ne Villa im Tessin und n Puff im West-Berlin, fährst n roten Kadiak, Vettel aus am Wohlstandssack, die vom Sozialismus singt und dabei Champagner trinkt. Ausbeuter, Kapitalist, dass du bald verrecket bist, dass du bald verrecket bist. Abgesang. Meinem alten Schutzpatron, Dieb und Dichter Franz Villon, sing ich oft aus seinem Grab, lacht der sich die Eier ab über diese Litanei, und dann singen wir zu zwei, wenn ich an dem Galgen häng und mir wird der Hals zu eng. Weiß nur ich, wer da so log und wie schwer der Arsch mir wog und wie schwer der Arsch mir wog.